Melancholie an Laura von Friedrich von Schiller. Laura, Sonnenaufgangsglut brennt in deinen goldnen Blicken, in den Wangen springt purpurisch Blut, deiner Tränen Perlenflut nennt noch Mutter das Entzücken, dem der schöne Tropfe taut, der darin Vergöttrung schaut, ach, dem Jüngling, der belohnet wimmert, Sonnen sind ihm aufgedämmert. Deine Seele, gleich der Spiegelwelle, silberklar und sonnenhelle, maiet noch den trüben Herbst um dich. Wüsten, öd und schauerlich, lichten sich in deiner Strahlenquelle, düstrer Zukunft, Nebelferne, goldet sich in deinem Sterne. Lächelst du der Reize Harmonie? Und ich weine über sie. Untergrub, denn nicht der Erde feste, lange schon das Reich der Nacht, unsere stolz auftürmenden Paläste, unserer Städte majestätische Pracht, ruhen all auf modernden Gebeinen. Deine Nelken saugen süßen Duft aus Verwesung, deine Quellen weinen aus dem Becken einer Menschengruft. Blick empor, die schwimmenden Planeten, lass dir, Laura, seine Welten reden. Unter ihrem Zirkel flohn tausend bunte Lenze schon, türmten tausend Throne sich, heulten tausend Schlachten fürchterlich. In den eisernen Fluren suche ihre Spuren. Früher, später reif zum Grab, laufen ach die Räder ab an Planetenuhren. Blinze dreimal, und der Sonnenpracht löscht im Meer der Totennacht. Frage mich, von wannen deine Strahlen lodern? Prahlst du mit des Auges Glut, mit der Wangen frischem Purpurblut, abgeborgt von mürben Modern? Wuchernd fürs geliehene Rot, wuchernd Mädchen, wird der Tod schwere Zinsen fodern. Rede, Mädchen, nicht dem starken Hohn, eine schönere Wangenröte ist doch nur des Todes schönrer Thron. Hinter dieser blumigten Tapete spannt den Bogen der Verderber schon, glaub es. Glaub es, Laura, deinem Schwärmer, nur der Tod ist's, dem dein schmachtend Auge winkt, jeder deiner Strahlenblicke trinkt, deines Lebens karges Lämpchen ärmer. Meine Pulse prahlest du, hüpfen noch so jugendlich von dannen. Ach, die Kreaturen des Tyrannen schlagen tückisch der Verwesung zu. Auseinander bläst der Tod geschwind dieses Lächeln, wie der Wind regenbogenfarbigtes Geschäume, ewig fruchtlos suchst du seine Spur. Aus dem Frühling der Natur, aus dem Leben, wie aus seinem Keime, wächst der ew'ge Würger nur. Weh, entblättert seh ich deine Rosen liegen, bleich erstorben, deinen süßen Mund, deiner Wangen wallendes Rund, werden raue Winterstürme flügen. Düstrer Jahre Nebelschein wird der Jugend Silberquelle trüben, dann wird Laura, Laura nicht mehr lieben, Laura nicht mehr liebenswürdig sein. Mädchen, stark wie Eiche stehet noch dein Dichter stumpf an meiner Jugend Felsenkraft, niederfällt des toten Speeres Schaft, meine Blicke brennend wie die Lichter seines Himmels, feuriger mein Geist, denn die Lichter seines ew'gen Himmels, der im Meere eignen Weltgewimmels Felsen türmt und niederreißt. Kühn durchs Weltall steuern die Gedanken, fürchten nichts als seine Schranken. Glühst du, Laura? Schwillt die stolze Brust? Lern es, Mädchen, dieser Trank der Lust, dieser Kelch, woraus mir Gottheit düftet, Laura, ist vergiftet. Unglückselig, unglückselig, die es wagen, Götterfunken aus dem Staub zu schlagen. Ach, die kühnste Harmonie wirft das Saitenspiel zu Trümmer, und der lohe Ätherstrahlgenie nährt sich nur vom Lebenslampenschimmer. Wegbetrogen von des Lebens Thron fronnt ihm jeder Wächter schon. Ach, schon schwören sich, missbraucht zu frechen Flammen, meine Geister wider mich zusammen. Lass, ich fühl's, lass, Laura, noch zween kurze Lenze fliegen, und dies Moderhaus wiegt sich schwankend über mir zum Sturze, und in eignem Strahle lösch ich aus. Weinst du, Laura? Träne sei verneinet, die des Alters straflos mir erweinet. Weg, versiege, Träne, Sünderin. Laura will, dass meine Kraft entweiche, dass ich zitternd unter dieser Sonne schleiche, die des Jünglings Adlergang gesehn, dass des Busens lichte Himmelsflamme mit erfrornem Herzen ich verdamme, dass die Augen meines Geists verblinden, dass ich fluche meinen schönsten Sünden. Nein, versiege, Träne, Sünderin, brich die Blume in der schönsten Schöne, lösch, o Jüngling, mit der Trauermiene meine Fackel weinend aus, wie der Vorhang an der Trauerbühne niederrauschet bei der schönsten Szene, fliehn die Schatten, und noch schweigend horcht das Haus.